SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der zweiten von 25 Folgen des Romans Nachts unter der steinernen Brücke von Leo Perutz. Die Pest wütet im 16. Jahrhundert in der Prager Judenstadt und vor allem die Kinder fallen ihr zum Opfer. Der hohe Rabbi Löw sucht den Schuldigen, der Gottes Zorn so stark erregt hat, dass er die Plage über die Stadt schickte, und trägt den beiden Spaßmachern Jäckeländer und Koppelbär auf, die toten Kinder auf dem Friedhof zu befragen. Es ist geschehen um der Sünde Moabs willen, die eine unter euch begangen hat. Und er, der Ewige, hat es gesehen, und er, der Ewige, wird euch vertilgen, wie er vertilgt hat Moab, wird ihn beschieden. Doch keine Frau aus der Gemeinde will einen Ehebruch zugeben. Also bestellt der Rabbi die beiden Spaßmacher ein zweites Mal ein. Es liest Felix von Manteuffel. Und als sie kamen, sagte er zu ihnen: Wenn der Tag verweht und die Schatten fliehen, werdet ihr wiederum auf den Friedhof gehen, und du, Jäckelenarr, wirst auf deiner Geige eines von den Liedern spielen, die die Kinder an den Tagen des Laubhüttenfestes singen. Und die Geister der Verstorbenen werden dich hören, denn sie bleiben 7 Tage lang durch die irdischen Melodien mit dieser Welt verbunden. Dann kehrt ihr hierher zurück, und du, Jäckelenarr, hörst nicht auf zu spielen. Sobald ihr aber diese Kammer betreten habt, sollt ihr sie sogleich wieder verlassen, und hütet euch, zurückzublicken. Denn das, was ich zu tun begehre, ist ein Geheimnis, das den Flammenden gehört, die auch genannt sind, die Throne, die Räder, die Mächte und die Scharen, und eure Augen sollen es nicht sehen. Sie gingen und taten nach seinem Befehl. Jäckelenarr spielte auf seiner Geige die fröhlichen Weisen des Laubhüttenfestes, und Koppelbär machte seine Sprünge. Und so gingen sie zwischen den Gräbern des Friedhofs und zurück durch die einsamen Gassen, und hinter ihnen schwebte ein Leuchten, das stieg mit ihnen die Treppe hinauf und trat mit ihnen in die Kammer des hohen Rabbi. Sobald sie aber die Kammer verlassen hatten, sprach der hohe Rabbi das verbotene Wort aus, das geschrieben steht im Buch der Finsternisse, das Wort, das die Erde erbeben macht und die Felsen entwurzelt, das Wort, das die Toten zurück ins Leben ruft. Da stand das Kind vor ihm in irdischer Gestalt und war von Fleisch und Blut, und sein Leuchten war erloschen. Und es warf sich zur Erde nieder und weinte und bat und klagte und wollte zurück in den Garten der Toten. »Ich lasse dich nicht zurück in die Wahrheit und in die Ewigkeit«, sagte der hohe Rabbi, »und du musst von Neuem beginnen das irdische Leben, es sei denn, dass du mir Antwort gibst auf meine Frage. Im Namen dessen, der Einzige ist und der Alleinige, im Namen dessen, der war und der sein wird, beschwöre ich dich. Sprich und bekenne, wer jene Sünde begangen hat, um deren Willen das große Sterben über die Stadt gekommen ist.« Das Kind senkte den Blick zur Erde und schüttelte den Kopf. »Wer jene Sünde begangen hat«, sagte es, »um deren Willen uns Gott zu sich rief, das weiß ich nicht. Und auch der Diener des Herrn weiß es nicht, der über uns gesetzt ist. Das weiß nächst Gott nur einer. Und der bist du.« Da kam ein Stöhnen aus der Brust des hohen Rabbi, und er sprach das Wort, das den Zauber löste, und das Kind floh zurück in die Heimat der Seelen. Der hohe Rabbi aber verließ sein Haus und ging einsam durch die nächtlichen Gassen des Ghettos, hinab zum Fluss und dem Ufer entlang, an den Fischerhütten vorüber, bis er zur steinernen Brücke kam. Dort unter der steinernen Brücke stand ein Rosenstrauch, der trug eine rote Rose. Und an seiner Seite wuchs ein Rosmarin aus der Erde, und sie hielten einander so eng umschlungen, dass die Blätter der Rose die weiße Blüte des Rosmarins berührten. Der hohe Rabbi bückte sich und grub den Rosmarin aus der Erde. Dann nahm er den Bann von dem Haupte des Weibes, das die Ehe gebrochen hatte. Schwarze Wolken jagten über den Himmel, Das bleiche Licht des Mondes hing an den Pfeilern und Bogen der steinernen Brücke. Der hohe Rabbi trat an das Ufer und warf den Rosmarin hinab in den Fluss, dass er dahintrieb mit den Wellen und in den rauschenden Tiefen versank. In dieser Nacht erlosch die Pest in den Gassen der Judenstadt. In dieser Nacht starb in ihrem Haus auf dem Dreibrunnenplatz die schöne Esther, die Frau des Juden Meißel. In dieser Nacht fuhr auf seiner Burg zu Prag der Kaiser des Römischen Reiches, Rudolf II., mit einem Schrei aus seinem Traum. Des Kaisers Tisch. An einem Frühsommertag des Jahres 1598 gingen zwei junge böhmische Herren von Adel Arm in Arm durch die Gassen der Prager Altstadt. Der eine war Herr Peter Saruba von Stjar, Student der Rechte an der Universität Prag, ein unruhiger und unternehmender Geist, der Pläne schmiedete, wie man der utraquistischen Kirche zu ihren Rechten verhelfen, die landesherrliche Gewalt des Kaisers mindern und die der Stände mehren und wie man vielleicht sogar einen König böhmischer Nation und reformierten Glaubensbekenntnisses erlangen könnte. Solchen Gedanken hing der Peter Saruba nach. Der andere, ein wenig älter an Jahren, hieß Georg Kaplirsch von Sulawice und saß im Berauner Kreis auf seinem Gut. Er befasste sich nicht viel mit Politik und Glaubenssachen. Seine Gedanken kreisten um das Schmalz, das Federvieh, die Butter und die Eier, die er dem Obersthofmeisteramt für die kaiserliche Küche geliefert hatte, und um die Juden, denen er die Schuld an den schlechten Zeiten beimaß. Er war nach Prag gekommen, um nach seinem Geld zu sehen, denn das Obersthofmeisteramt war seit vielen Monaten mit der Begleichung der Rechnungen im Rückstand. Er und der Peter Saruba waren ein Jahr zuvor in Verwandtschaft zueinander getreten. Einer von den Kaplirsch hatte eine Saruba zur Frau genommen. Sie waren in der Heiligen Geistkirche gewesen, und der Georg Kaplirsch hatte sich gewundert, dass sie auf ihrem Weg so vielen Juden begegnet waren. Der Peter Saruba hatte ihm erklärt, die Juden seien hier bei sich zu Hause, denn diese Kirche sei auf allen vier Seiten von Judengassen und Judenhäusern umgeben. Der Kaplirsch sagte, es sei eine Schande, dass man nicht zur Andacht in die Kirche gehen könne, ohne auf die breiten Judenbärte zu stoßen. Und der Peter Saruba meinte, die Juden könnten Bärte so breit wie die Zuba tragen, ihm sei's gleich. Für einen, der wie der Georg Kaplirsch seine Tage im Berauner Kreis verbrachte, gab es in der Prager Altstadt vielerlei zu sehen. Der spanische Gesandte fuhr in seinem Galawagen, von Hartschierern und Hellebardieren geleitet, zum erzbischöflichen Palais. Im Wacholdergäßlein sprach ein närrischer Bettler die Vorübergehenden mit den Worten um ein Almosen an, er nehme alles, Dukaten, Dublonen, Rose Nobels und Portugallöser. Nichts sei ihm zu gering. In der Theinkirche wurde unter großem Gepränge die Taufe eines Mohren, der zur Dienerschaft des Grafen Kinski gehörte, vollzogen, und der hohe Adel Böhmens drängte sich zu diesem Schauspiel. Die Buchdrucker und die Zeltmacher, die beide an diesem Tage ihr Innungsfest hatten, begegneten einander in der Plattnergasse mit ihren Fahnen und gerieten in Streit, weil keiner der beiden Züge dem anderen den Weg freigeben wollte. Auf dem Johannesplatz hielt ein Kapuzinermönch eine Ansprache an die Moldau-Fischer, in der er sagte, er sei auch ein Fischer. Das Miserere sei seine lange Rute, an der hänge das Paternoster als seine goldene Angel. Und das De Profundis, der totenliebste Speise, sei der Köder. Und damit zöge er die armen Seelen wie Karpfen oder Weißfische aus dem Fegefeuer. Und vor einer Schenke auf dem Kreuzherrnplatz waren zwei Schlächtermeister aneinander geraten, weil der eine das Pfund Schweinefleisch um einen Heller billiger hergab als der andere. Für all dies hatte aber der Georg Kaplirsch von Sulawice weder Aug noch Ohr. Er sah nur die Juden, denen er auf seinem Weg begegnete. Auf dem Altstädter Ring stand einer im Halseisen am Pranger, weil er sich, wie auf einem an seiner Brust befestigten Zettel zu lesen war, wiederholtermaßen und gröblich gegen die Marktordnung vergangen hatte. Und der Georg Kappler ließ es sich nicht nehmen, diesem Juden ins Gesicht zu sagen, was er von ihm dachte. Er sprach ihn dabei mit Mäuses und mit Eisig an, denn so hießen die beiden Berauner Juden, die er kannte. »Ey, du, Mäuses oder Eisig«, rief er, »hast du heute deinen Buß- und Wehetag? Wenn heute dein Messias käme und dich da stehen sähe, der hätte wenig Freud an dir.« Da er keine Antwort erhielt und auch keine erwartete, ging er weiter. Auf dem kleinen Ring holte er den Peter Saruber ein. Hinter der Moldaubrücke, wo die Insel lag, gerieten sie in einen ganzen Trupp von Juden, die unter scharfer Bewachung, dass keiner echappieren könnt, in die Kirche Maria an der Lake geführt wurden. Dort sollten sie die Judenpredigt anhören, die ein Jesuitenpater in hebräischer Sprache hielt, um sie für die Taufe zu gewinnen. Sie gingen wie Trunkene, denn sie hatten, um die Predigt nicht anhören zu müssen, zu einem alten und erprobten Mittel gegriffen. 2 Tage und 2 Nächte hatten sie durchwacht, und nun waren sie in einem solchen Zustand der Erschöpfung, dass sie in Schlaf fallen mussten, sobald sie sich in der Kirche zum Sitzen niederließen. »Juden hier, Juden dort, Juden drüben, Juden herüben, überall Juden«, erzürnte sich der Kaplirsch. »Sie haben sich dermaßen vermehrt, dass ihrer bald mehr sein werden als Christen im Land.« »Das steht in der Allmacht Gottes«, sagte der Saruber, den es zu verdrießen begann, dass sein neuer Verwandter von nichts anderem zu reden wusste als von seinem Schmalz, seinen Eiern und von den Juden. »Ich sehe«, fuhr dieser fort, »in ihrer Menge und in ihrem Reichtum nur ein trauriges Zeichen, dass Gott wider uns Christen erzürnt ist.« Der Saruber ging auf diesen Gedanken ein und spann ihn weiter. »Vielleicht«, meinte er, »hat sie uns Gott, da sie doch Unbekehrte sind, als einen Spiegel der Besserung und zu unserer Erleuchtung vor Augen gesetzt.« »Ach, gehe du mit deiner Erleuchtung, dass ich dich nicht auslach«, schrie der Kaplirsch halb belustigt und halb erzürnt. »Sie kommen bei uns auf die adeligen Höfe, aber nicht wegen der Erleuchtung, sondern sie kaufen das Schmalz, die Butter, den Käse, die Eier, die Leinwand, die Schafwolle, die Häute und das Groß- und Kleinvieh. Sie zahlen bar, das ist wahr. Für den Stein Wolle legt der Jude dir 4 Gulden auf den Tisch. Und wenn sie nicht bar zahlen, so geben sie Sicherheit und gute Bürgschaft. Und dann bringen sie dem Gutsherrn die Schnüre und die Litzen für die Livreen der Dienerschaft ins Haus. Zimt, Ingwer, Nägelein und eingemachte Muskatnüsse für die herrschaftliche Küche und Seidenfransen, Flor und Schleier für die Frau und die Töchter.« »Ah, du siehst also selbst«, sagte der Peter Saruber, »und gibst es zu, dass durch die Juden die Kommerzien florieren.« »Mein Vater hochseligen Gedächtnisses«, sprach Georg Kaplirsch weiter, »hat mich aber unterwiesen, dass man den Juden nichts verkaufen soll. Jeder zu den Seinen, hat er immer gesagt, der Jud soll mit Juden Handelschaft treiben und der Christ mit Christen. Und so hab ich es auch mein Leben lang gehalten, wenn nur die oben in der Burg nicht gar so säumige Zahler wären. Sag mir, Peter, wohin geht das viele Geld? Wohin gehen die Zollgefälle, die Landeskontributionen, die Kreissteuer, die Haussteuer, die Kopfsteuer, die Akzisen, der Kammerzins, die Umlagen, die Bierkreuzer, die Mautgebühren? Wohin läuft des Kaisers Geld?« Sie waren auf dem Platz vor der Burg angelangt, da war ein großes Kommen und Gehen von Lakaien, Kanzlisten, Kurieren, Stallknechten, Standespersonen, hohem und niederem Klerus und Offizieren zu Pferd und zu Fuß. Armbrustschützen von des Kaisers Leibgarde hielten die Wache am Tor. »Du musst den Philipp Lang fragen«, sagte der Saruber und wies mit der Hand auf die hohen Fenster der Burg. »Der ist des Kaisers Leib- und Kammerdiener. Und es heißt, dass er seine Hände in allen Staatsgeschäften hat. Vielleicht weiß der, wohin des Kaisers Geld geht.« Der Georg Kaplirsch war stehen geblieben. »Hör mich, Peter«, schlug er seinem Anverwandten vor, »hättest du nicht Lust, mit dabei zu sein, wenn ich mein Geschäft dort oben erledige? Ich werde dich dem Johann Osterstock präsentieren, zweitem Sekretär im Obersthofmeisteramt. Der ist's, der mir mein Geld auszahlt, wenn der erste Sekretär die Rechnung durchgesehen und für richtig befunden hat. Ein freundlicher Herr, der Johann Osterstock. Von meinem Vater im zweiten Glied ein Vetter. Spricht auch immer von unserer Verwandtschaft. Und das Ende wird sein, dass er uns beide, dich und mich, zu einer Kollation an des Kaisers Tisch lädt. »An des Kaisers Tisch?« unterbrach ihn der Peter Saruber. »Mich? An des Kaisers Tisch?« »Ja, dich auch, Peter, wenn du mit mir kommst«, erklärte ihm der Kapphirsch. »Wie man so sagt, an des Kaisers Tisch. Wir werden mit den Herren Offizieren von der Leibwache speisen. Diese Ehre hat mir der Johann Osterstock immer erwiesen.« »Hör mich an, Georg«, sagte der Peter Saruber nach einem kurzen Schweigen. »Wie lang ist es jetzt her, dass die Anna Saruber mit deinem Bruder Heinrich zusammengegeben worden ist?« »Am Freitag nach Invokavit war es ein Jahr«, gab der Kaplersch verwundert zur Antwort. »In der Chlodimer Kirche.« »Und in dieser Zeit hat sie euch nie gesagt, dass kein Saruber von Stjar von des Kaisers Tisch ist, noch je gegessen hat?« fuhr ihn der Peter Saruber an. »Und sie hat euch nie von der Prophezeiung des Johannes Sischka erzählt?« Der Georg Kaplersch zuckte die Achseln. »Vielleicht hat sie es dem Heinrich erzählt, das mag sein. Mir hat sie es nicht erzählt«, sagte er. »Du siehst rein, als wäre dir damit, dass ich's nicht weiß, irgendein Unrecht angetan worden. Was ist das also für eine Prophezeiung?« »Das war, als der Johannes Sischka im Sterben lag«, berichtete der Peter Saruber. »Im Schiebischlauer Lager, wenn du dich erinnerst. Da ließ er seine Feldhauptleute kommen und einen von ihnen, den Lischek Saruber von Stjar, meinen Urahn, den rief er ganz nahe zu sich heran und sagte, »Ja, du bist der Saruber, du bist der Lischek. Ich erkenne dich an deinem Schritt.« Und weiter sagte er, »Ich habe mein Werk nicht zu Ende gebracht, mir war's versagt. Aber einer aus deinem Geschlecht, ein Saruber von Stjar, der wird nicht ein Fuchs sein wie du, sondern ein Löwe. Er wird's zu Ende bringen. Er wird die heilige böhmische Freiheit wieder aufrichten. Aber merk dir das eine, Lischek, merk es dir. Er soll nicht von des Kaisers Tisch essen, sonst ist's verspielt. Dann ist er der Rechte nicht. Und Blut und Jammer kommen über das Böhmerland.« »Und dann drehte er sich um und starb?« erkundigte sich der Kaplersch. »Ja, dann starb er«, bestätigte der Saruber. »Ja, das tun sie nämlich immer, wenn sie ihre prophetischen Worte losgelassen haben«, meinte der Kaplersch. »Aber sieh her, Peter, jede Familie hierzulande hat solche Historien. Was hat mir meine Großmutter nicht alles von den Kaplersch erzählt, wie einer den König Wenzel den Faulen unter den Tisch getrunken hat? 3 Tage und 2 Nächte haben sie miteinander auf dem Wischerad gesoffen, die Helden. Und ein anderer Kaplersch hat den letzten böhmischen Drachen umgebracht. Das Tierchen soll irgendwo in der Saazer Gegend gelebt haben, wo jetzt der Hopfen steht. Aber nimm schon an, dass die Geschichte heilig wahr ist, wahr wie das Evangelium. Wer sagt dir denn, dass der Sischka solch ein großer Prophet war? Ein Kriegs- und Freiheitsheld war er, das bestreite ich nicht. Aber dass er auch ein Prophet gewesen ist, davon habe ich nichts gehört. Vergiss nicht, der Sischka war blind, hat im Krieg erst das eine, dann das andere Auge verloren, erklärte ihm der Saruber. Bisweilen verleiht Gott den Blinden prophetische Gaben, lässt sie mit dem geistigen Aug in die Zukunft sehen. Und ich glaub an Sischkas Prophezeiung, wie mein Vater und mein Großvater an sie geglaubt haben. Ich glaub daran, dass ein Saruber unsere alte böhmische Freiheit wieder aufrichten wird und vielleicht, kurzum, ich esse nicht von des Kaisers Tisch. »Halt es damit, wie du willst«, sagte der Georg Kaplersch. »Ich habe ja nicht die böhmische Freiheit zu retten, ich halt's anders. Wo man mir aufspielt, dort tanze ich, und wo man mir aufträgt, dort greife ich zu. Also, mit Gott, Peter, du triffst mich heute Abend in meiner Herberge.« Und damit ging er. Der Peter Saruber war jetzt in einer recht verdrießlichen Laune. Er hatte damit gerechnet, dass ihn der reiche Georg Kaplirsch zum Mittagessen in seinen Gasthof bitten werde, weil das doch unter Verwandten so üblich war. Damit war es nun nichts. Er und zwei seiner Kommilitonen führten gemeinsamen Haushalt. Eine Frau aus der Nachbarschaft besorgte ihnen die Küche. Es ging nicht gar hoch bei ihnen her. Wenn er jetzt nach Hause kam, erwartete ihn gehacktes Lungenfleisch in brauner Soße und Küchlein oder Fladen, die mit Pflaumenmus bestrichen und mit Weißkäse bestreut waren. Aber dieser beiden groben Gerichte war er herzlich überdrüssig. Er bekam sie mit ermüdender Regelmäßigkeit jede Woche am gleichen Tage vorgesetzt. Wie er nun zur Moldaubrücke hinunterging, kam er an einem Wirtshausgarten vorbei, und der Wirt stand am Eingangspförtchen und dienerte und lachte ihn an. Der Peter Saruba war ein sparsamer Mann und trug sein Geld nicht gern den Wirten zu. Doch dieser da sah so freundlich und vertrauenerweckend aus, als hätte er nur das Wohl seiner Gäste im Sinn. Und der Saruba dachte, den Kopf könnt's nicht kosten. Und so blieb er stehen und fragte, was er zu essen haben könnte. »Ich weiß noch nicht, was mein französischer und mein italienischer Küchenmeister heute zu Wege gebracht haben,« gab der Wirt zur Antwort. »Aber das eine kann ich dem Herrn schon jetzt sagen. Es wird 4 Haupt- und 8 kleine Schüsseln geben und dazu noch ein letztes Gericht, das als Überraschung aufgetischt wird. Und für das alles wird der Herr 3 böhmische Groschen zu bezahlen haben.« »Aber soweit ist es noch nicht. Eine halbe Stunde wird sich der Herr bis zum Essen noch gedulden müssen.« Der böhmische Groschen war kein geringes Geld, sondern eine breite und gewichtige Silbermünze. Aber für solch eine Mahlzeit mit 4 Haupt- und 8 Nebenschüsseln und einer Überraschung noch hinterher waren 3 Groschen nicht viel. Und so trat der Peter Saruba in den Garten und nahm an einem der schon gedeckten Tische Platz. Es waren noch 8 oder 9 andere Gäste im Garten, die schienen einander alle zu kennen, sprachen von Tisch zu Tisch miteinander, und keiner von ihnen bezeigte Ungeduld darüber, dass das Essen so ungebührlich lange auf sich warten ließ. Denn es war fast eine Stunde vergangen, als endlich der Wirt an den Tisch des Peter Saruba trat und sich die Ehre ausbat, dem hochedel geborenen Herrn in eigener Person aufwarten zu dürfen. Zugleich stellte er die erste von den verheißenen 12 Schüsseln auf den Tisch und sagte, der Herr lasse es sich wohl bekommen, eine feine Wildsuppe oder Potage Chasseur. Nach der Suppe trug er 2 Eierkuchen auf. Der eine war nach Bauernart, der andere mit Schnittlauch und Kerbelkraut zubereitet. Dann kamen 2 weitere Vorgerichte, Karpfenmilch mit Trüffeln und ein Chaufroid aus gehacktem Hühnerfleisch. Nach einer kleinen Pause erschien, feierlich vom Wirt serviert, das erste von den 4 Hauptgerichten, gespickter und gefüllter Hecht. Dann gab es Nierenschnitten am Spieß gebraten, Spargel in Fleischbrühensoße, junge Zuckererbsen und eine kalte Schüssel, Kalbszünglein und gefüllten Schweinsfuß. Der Peter Saruba dachte mit ein wenig Mitleid an seine beiden Kommilitonen, die sich heute an gehacktem Lungenfleisch und Pflaumenmusfladen satt essen mussten. Er bedauerte es auch nicht mehr, dass ihn der Kaplirsch nicht in seinen Gasthof geladen hatte, denn so gut wie hier hätte er es dort nicht getroffen. Von dem Fasanenmischgericht, das der Wirt ihm jetzt anbot, kostete er nur. Dann kam die angekündigte Überraschungsschüssel. Wachteln auf gerösteten und mit Ochsenmark bestrichenen Brotschnitten. Zum Schluss gab es noch Marzipankügelchen mit Zuckerguss, welsche Trauben und scharfen ungarischen Büffelkäse.